Leichte Literatur. Werther. Goethes große Liebesgeschichte, neu erzählt von Urs Luger. Gelesen von Jakob Riedel und Krog Krumbiegel. Erstes Kapitel. 4. Mai 1771. Lieber Wilhelm, meine Reise war gut. Es ist warm hier, die Sonne scheint und alles ist grün. Ich bin froh, dass ich hierher gekommen bin. Etwas Neues fängt an. Etwas Gutes. Ich fühle es. Ich kenne hier noch nicht viele Leute, aber das stört mich nicht. Ich gehe hinaus in die Natur und schon bin ich nicht mehr allein. Die Vögel singen und in den Bäumen ist der Wind. Ich liege auf der Wiese und schaue in den blauen Himmel. Die Sonne wärmt mich. Ich hoffe, es geht dir gut und Mutter auch. Viele Grüße. Dein Werther. 17. Mai 1771. Lieber Wilhelm, bitte schick mir keine Bücher. Die Natur und die einfachen Leute sind hier meine Unterhaltung. Sie erzählen mir, wenn sie Sorgen haben oder wenn sie sich über etwas freuen. Und die Kinder. Du weißt, am liebsten höre ich den Kindern zu und spiele mit ihnen. Und wenn einmal niemand da ist, wenn kein Vogel für mich singt und kein Junge mir von seinen Plänen und Träumen erzählt, dann lese ich in meinem Homer. Das ist genug. Ich habe jetzt einen netten Mann kennengelernt. Walter. Er arbeitet hier in der Stadt, aber er wohnt auf dem Land, 1,5 Stunden von hier. Er hat 9 Kinder und alle Leute sagen, dass sie etwas ganz Besonderes sind. Vor allem die älteste Tochter, Charlotte, lieben alle. Sie kümmert sich um ihre Geschwister, seit die Mutter tot ist. Walter hat mich eingeladen. Vielleicht besuche ich ihn ja einmal. Viele Grüße. Dein Werther. 26. Mai 1771. Lieber Wilhelm, ich habe einen wunderbaren Ort gefunden. Walheim, ein kleines Dorf, 1 Stunde von hier. Es gibt dort ein Gasthaus, das ich sehr mag. Ich sitze fast jeden Tag davor, trinke Kaffee, lese meinen Homer oder schaue den Kindern beim Spielen zu. Heute habe ich 2 Jungen gemalt. Es ist ein gutes Bild geworden. Ja, lieber Wilhelm, endlich male ich wieder. Viele Grüße. Dein Werther. 30. Mai 1771. Lieber Wilhelm, und schon wieder war ich in Walheim. Es gibt hier keinen besseren Ort. Ich habe wieder vor meinem Gasthaus gesessen. Auf dem schönen Platz mit der Kirche und den beiden großen Bäumen. Habe meinen Kaffee getrunken, den Kindern etwas Geld geschenkt und bin dann spazieren gegangen. Ich habe einen jungen Mann getroffen. Wir haben ein bisschen geredet und er hat mir seine Geschichte erzählt. Er ist ein armer Bauer und arbeitet bei einer Witwe. Und diese Witwe muss die beste Frau auf der Welt sein. Er hat es nicht gesagt, aber ich habe es gleich gemerkt. Er liebt sie sehr. Er möchte sie heiraten, auch wenn sie schon etwas älter ist. Warum erzähle ich dir das? Ich weiß es nicht. Er ist kein besonderer Mann und sie ist wahrscheinlich auch keine besondere Frau. Aber eines ist besonders. Seine Liebe. Sie ist wie ein helles Licht, wie eine große Sonne. Wilhelm, so muss man lieben. Dann ist alles andere nicht mehr wichtig. Ob ich jemals so lieben kann? Viele Grüße. Dein Werther. PS. Eines muss ich dir noch erzählen. In 1 paar Tagen ist hier ein Ball in einem großen Haus am Wald. Alle jungen Leute aus der Stadt gehen hin. Und ich auch. Zweites Kapitel. 16. Juni 1771. Ich habe jemanden kennengelernt. Ein Mädchen, eine Frau, einen Engel. Und eigentlich will ich jetzt gar nicht hier sitzen und dir schreiben. Eigentlich will ich zu ihr. Wie jeden Tag. Jede Stunde, jede Minute. Aber nein, heute nicht. Heute bleibe ich zu Hause und erzähle dir von ihr. der Besten, der Liebsten. Ich habe es wieder nicht geschafft. Ich bin doch zu ihr gegangen. Und jetzt ist schon Abend und ich schreibe deinen Brief endlich zu Ende. Wilhelm, ich will dir alles von Anfang an erzählen. Es beginnt bei dem Ball letzte Woche. Ich miete eine Kutsche und fahre mit einer Freundin, Anneliese, und ihrer Cousine gemeinsam zum Ball. Auf dem Weg müssen wir noch zu Walter. Wir sollen seine älteste Tochter mitnehmen. Charlotte ist ein schönes Mädchen, sagt Anneliese auf dem Weg. Aha. Es interessiert mich nicht besonders. Es gibt viele schöne Mädchen auf der Welt. Passen Sie auf, Werther. Verlieben Sie sich nicht in sie. Warum? Sie ist schon verlobt. Das ist mir egal. Ich kenne sie ja nicht. Wir kommen zu Walter. Ich gehe ins Haus und hole Charlotte. Sie trägt ein einfaches weißes Kleid mit einem roten Band. Und sie ist wirklich schön. Viel schöner, als ich gedacht habe. Am schönsten sind ihre Augen. Sie sind schwarz und voller Leben. Sie lächelt und sagt, Sie sind also Werther. Von Anfang an kann ich fühlen, sie ist etwas Besonderes. So eine Frau trifft man nicht oft. Wir fahren weiter und ich vergesse, dass Anneliese und ihre Cousine in der Kutsche sitzen. Ich sehe Lotte, wie sie von allen genannt wird, die ganze Zeit an und rede nur noch mit ihr. Dann kommen wir zum Ball. Die Musik spielt, zuerst tanzen wir ein Menuett und einen Contretanz. Aber dann gibt es einen Walzer und ich bitte Lotte um diesen Tanz. Wir drehen uns. Ich sehe nur noch ihr schönes Gesicht, ihre großen, dunklen Augen. Ich könnte mich ewig drehen und... Lotte, was machst du denn da? Sagt eine ältere Frau. Denk an Albert. Albert? Frage ich. Wer ist Albert? Das ist mein Verlobter. Ich mache einen falschen Schritt. Und gleich noch einen. Wir fallen fast hin. Herr Werther, alles in Ordnung? Ja, alles ist gut. Ich lächle. Wie schwer war dieses Lächeln für mich? Du kannst es dir denken, Wilhelm. Natürlich, ich habe gewusst, dass sie verlobt ist. Anneliese hat es in der Kutsche ja gesagt. Aber da habe ich Lotte noch nicht gekannt. Sie merkt nicht, was los ist. Gott sei Dank. Wir tanzen weiter, sie lächelt, sie ist so schön. Und mit der Zeit vergesse ich Albert wieder und sehe nur sie. Später macht die Musik eine Pause und die meisten Leute gehen etwas essen. Ich bleibe im Zimmer, stelle mich ans Fenster und schaue hinaus in die Nacht. Der Wald ist dunkel und still. Es regnet und die Luft riecht frisch und gut. Es ist so schön hier. Sie ist hier, neben mir. Lotte. Gemeinsam schauen wir in die Nacht hinaus. Sie legt ihre Hand auf meine und wir sehen uns an. Und in diesem Moment fühlen wir, unsere Herzen schlagen gleich. Wir haben nur ein großes gemeinsames Herz. Und seit diesem Tag dreht sich alles bei mir. Ich tanze nur noch Walzer. Ich weiß nicht mehr, ob Tag ist oder Nacht. Ich sehe nur noch ihr schönes Gesicht und ihre schwarzen Augen. Was auch immer jetzt passiert, Wilhelm, es ist egal. Ich habe die wahre Liebe kennengelernt. Das ist schon genug für ein ganzes Leben. Drittes Kapitel. 29. Juni 1771. Am Morgen wache ich auf und denke, heute sehe ich Lotte. Am Abend gehe ich ins Bett und denke, morgen sehe ich Lotte. Eigentlich könnte ich von morgens bis abends bei ihr sitzen und sie anschauen. Ich brauche nichts anderes. Und weißt du was? Sie wohnt in der Nähe von Walheim. Nicht mehr als eine halbe Stunde zu Fuß. Lottes Geschwister kennen mich auch schon. Werther, Werther, rufen sie immer, wenn ich komme. Spiel mit uns. Ich mag die Kleinen wirklich gern und Lotte kümmert sich wie eine liebe Mutter um sie. Ja, ich weiß, Lotte ist verlobt. Meine Liebe hat keine Chance. Aber das ist mir egal, wenn ich nur in ihrer Nähe sein kann. Albert, Ihr Verlobter, ist auf einer langen Reise. Es dauert noch, bis er zurückkommt. 8. Juli 1771. Vor kurzem bin ich mit Lotte und einigen jungen Leuten in einem Gasthaus gewesen. Wir sitzen zusammen, wir reden und lachen. Und Lotte sieht jeden Mann an, nur mich nicht, als wäre ich gar nicht da. Dann geht sie weg und schaut noch einmal zurück. Wen hat sie da angesehen? Mich? Das habe ich mich den ganzen Tag lang gefragt. Ich bin wie ein kleiner Junge. Wenn sie mich ansieht und lächelt, ist alles gut. Wenn nicht, wird alles schrecklich und dunkel. 16. Juli 1771. Was will ich denn? Sie heiraten? Mit ihr zusammen sein? Nein, es ist genug, wenn sie glücklich ist. Und doch... Ach, ich weiß nicht. 30. Juli 1771. Er ist zurück. Albert, der Verlobte, ist hier. Ich will gar nicht mehr zu Lotte gehen. Jetzt ist er ja dort. Und doch, wenn ich in Walheim bin, so nah bei ihrem Haus, dann kann ich nicht anders. Dann muss ich sie sehen. Ich passe immer auf, dass Albert gerade nicht da ist, wenn ich sie besuche. 8. August 1771. Was schreibst du mir da? Entweder oder. Entweder kann ich noch auf Lotte hoffen, dann soll ich jetzt versuchen, dass ich sie bekomme. Oder ich soll sie vergessen. Ich will dir sagen, wie es ist. Ich habe keine Chance bei Lotte und ich kann sie trotzdem nicht vergessen. Es gibt kein Entweder-Oder. Aber du hast recht. So kann es nicht weitergehen. 10. August 1771. Albert ist gar kein schlechter Mensch. Ich kann ihm nicht böse sein, dass er Lotte hat. Er ist jetzt fast wie ein Freund für mich. Dabei ist er ganz anders als ich. Er ist ruhig, ich bin... Na, du kennst mich ja. Er ist immer vernünftig und ich vergesse manchmal, dass ich auch einen Kopf habe und höre nur auf mein Herz. Albert ist gut zu Lotte. Sie hat sicher kein schlechtes Leben mit ihm. Aber mit mir... Lotte wäre meine Königin, meine Sonne, mein... Ach, es ist nicht gerecht, dass er sie hat und nicht ich. Viertes Kapitel. 21. August 1771. Wir waren uns so nah. Wir waren in einem Garten mit schönen Blumen und Obstbäumen. Albert war nicht da und ich habe gewusst, er kommt nie wieder. Ich habe Lotte ganz für mich. Ich war glücklich. Ich wollte sie umarmen und küssen. Da bin ich aufgewacht. Es war dunkel. Ich war allein im Bett. Mir war kalt. So etwas passiert mir immer öfter in letzter Zeit. Vielleicht ist es das Beste, ich gehe weg von hier. Ich kann beim Botschafter Kurzmeier in Hildersfeld arbeiten. Ich mag ihn nicht besonders, aber vielleicht ist es bei ihm trotzdem besser als hier. 28. August 1771. Danke für die Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Lotte und Albert haben mich besucht. Albert hat mir zwei Bücher geschenkt. Und Lotte, sie hat mir das rote Band gegeben. Endlich habe ich es. Ich habe sie so oft darum gebeten. Erinnerst du dich an den Ball, auf dem ich Lotte kennengelernt habe? An diesem Abend hat sie ein weißes Kleid getragen, mit diesem roten Band. Jetzt kann ich mich jeden Tag an diesen schönen Abend erinnern. Ach, Wilhelm, es gibt auch Gutes in meinem Leben. 3. September 1771. Ich kann nur noch eines sehen und denken. Lotte. Morgens Lotte, abends Lotte, in der Stadt, auf dem Land, überall nur Lotte. Wenn ich bei ihr bin, fühle ich mich 2-3 Stunden gut. aber wenn ich weg muss, wird alles wieder dunkel. Oft gehe ich dann gar nicht zurück nach Hause. Ich laufe in den Wald, auf den nächsten Berg. Ich gehe Stunden und Stunden, bis ich den Schmerz nicht mehr fühle. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Aber das ist egal. Ich gehe einfach weiter. Nur nicht stehen bleiben. Nur nicht an Lotte denken. Wenn ich zu müde bin zum Weitergehen, setze ich mich an einen Baum. Manchmal schlafe ich ein. Wache erst auf, wenn es schon dunkel ist. Weine. So kann ich nicht weiterleben. Ich gehe zum Botschafter. Alles ist besser, als hier zu bleiben. 10. September 1771. Ich sehe sie nie wieder. Und sie weiß es nicht. Gestern habe ich Lotte und Albert nach dem Abendessen getroffen. Wir sind in einen Park gegangen. Es war ruhig, der Mond hat geschienen. Lotte schaut in den dunklen Himmel und sagt: Sieh dir den Himmel an, Werther. Er ist so groß, so weit. Immer wenn ich in der Nacht den Himmel anschaue, muss ich an meine Mutter denken. Ist sie da oben? Sieht sie uns zu? Was passiert nach dem Tod? Kommen wir dann in den Himmel? Bin ich dann noch Lotte? Und du, Werther? Kennen wir uns dann noch? Sehen wir uns wieder? Solche Fragen stellt sie mir an diesem Abend. Sehen wir uns wieder? In der nächsten Welt? Das muss ich glauben. Sonst sterbe ich. Ja, wir sehen uns wieder. Ich weiß es, ganz bestimmt, sage ich zu Lotte. Und dann gehe ich. Ich kann nicht länger bleiben. Wir sehen uns wieder. Morgen fahre ich zum Botschafter. Wünsch mir Glück, Wilhelm. Fünftes Kapitel. 26. November 1771. Jetzt arbeite ich schon einige Zeit für den Botschafter, und es geht mir besser als gedacht. Ja, Kurzmeier und ich, wir verstehen uns nicht so gut, aber ich arbeite viel und denke wenig an Lotte. Noch einen Monat länger mit Albert und Lotte. Ich glaube, das wäre mein Ende gewesen. Ich hätte mich... Nein, lassen wir das. Ich habe hier auch schon einen interessanten Mann kennengelernt, den Grafen Claudius. Er ist ganz anders als der Botschafter. Er hat ein großes Herz und denkt sehr frei. Mit ihm würde ich gern arbeiten. Ihn möchte ich am liebsten jeden Tag sehen. 24. Dezember 1771. Ich mag den Botschafter nicht und ich mag ihn jeden Tag weniger. Immer ist er unfreundlich. Immer ist er gegen mich. Zum Glück gibt es den Grafen Claudius und... Ja, ich habe ein nettes Mädchen kennengelernt, Fräulein Bertha. Wir gehen immer im gleichen Park spazieren. Und einmal bin ich zu ihr gegangen und habe mit ihr gesprochen, und wir haben uns gleich gut verstanden. Jetzt gehen wir oft gemeinsam. Sie hat blaue Augen und helle Haare. Und trotzdem erinnert sie mich manchmal an Lotte. Wie sie spricht, wie sie mich ansieht, wie sie mich versteht. Unsere Herzen sind verwandt. 20. Januar 1772. Liebe Lotte, ich kann es kaum glauben. Ich sitze hier und schreibe dir. Jetzt habt ihr also geheiratet. Albert hat es mir geschrieben. Eigentlich sollte ich traurig sein. Aber ich bin es nicht. Ich fühle einfach gar nichts. Ich habe hier kein richtiges Leben. Den ganzen Tag arbeite ich für einen dummen, bösen Menschen. Und am Abend komme ich nach Hause und bin so müde, dass ich nichts mehr tun kann. Wann war ich zum letzten Mal in der Natur? Wann habe ich ein gutes Buch gelesen? Wann an dich gedacht? Ich weiß es nicht mehr. Viele Grüße, auch an Albert. Dein Wärter. 31. März 1772. Die ganze Stadt lacht über mich. Vor 3 Tagen war ich bei einer Feier beim Grafen Claudius. Viele wichtige Leute aus Hildersfeld waren dort. Die meisten kenne ich schon und will sie eigentlich gar nicht sehen. Aber wegen Claudius und Fräulein Bertha bin ich doch hingegangen. Es ist dann ein gutes Fest. Ich bin ganz überrascht. Das Essen schmeckt gut, der Wein auch. Die Gespräche sind interessant. Wir reden über die Welt, das Leben, die Liebe. Ich erkläre allen meine Meinung. Da steht der Botschafter plötzlich auf, seine Nase ist schon rot und er kann nicht mehr gut stehen, und sagt: Hören Sie diesem Wärter nicht zu. Das ist ein ganz dummer, schlechter Mensch. Was weiß der schon vom Leben und von der Liebe? Er ist verliebt in eine Frau, aber die will ihn nicht. Die hat einen anderen genommen. Und was macht Wärter? Er läuft weg. Er kommt hierher, weil er es nicht geschafft hat, sie für sich zu gewinnen. Jetzt ist es aus, Wilhelm. Jetzt kann ich nicht mehr hierbleiben. Woher weiß der Botschafter von Lotte? Keine Ahnung. Es ist auch egal. Ich muss hier weg. 2. April 1772. Ich habe mit einem Brief gekündigt. Ich kann nicht noch einmal zu Kurzmeier gehen, sonst... Ja, sonst bringe ich ihn um. Die ganze Stadt sieht mich komisch an. Manche lachen über mich. Manche haben Mitleid. Ich will beides nicht. Morgen früh fahre ich zu einem Freund. Dort muss ich überlegen, wie es weitergeht. Sechstes Kapitel. 9. Mai 1772. Ich bin gerade in meiner Geburtsstadt. Mein Freund wohnt nicht weit von hier. Ich habe mir alle alten Plätze angesehen. Unser altes Haus, die Schule, das kleine Geschäft. Ich war auch beim Fluss. Dort haben wir früher immer gespielt. Als Junge habe ich oft unter einem großen Baum vor der Stadt gesessen. Habe das Land und die Berge angeschaut und gedacht: Da möchte ich hin, dort möchte ich hin. Ich möchte die ganze Welt sehen. Alles war unbekannt. Alles war neu und aufregend. Und jetzt? Jetzt sitze ich wieder hier und denke: So viele Pläne hast du gehabt, Wärter. Und nichts hast du geschafft. So vieles hast du gehofft. Und nichts hast du bekommen. Das einzig Gute in meinem Leben ist Lotte. Und sie ist auch das Schlimmste. 20. Juni 1772. Ich weiß, gleich sagst du: Wärter, du bist nie zufrieden. Und vielleicht hast du recht. Aber ich muss es dir trotzdem schreiben. Schon wieder muss ich weg. Der Freund ist nett, ja, aber ich weiß nicht, warum ich früher so gern mit ihm zusammen war. Wir haben nichts gemeinsam. Wir lesen andere Bücher, wir mögen andere Menschen, wir interessieren uns für andere Dinge. Aber wohin soll ich gehen? Zu Mutter zurück will ich nicht. Zum Botschafter kann ich nicht. Zu Lotte darf ich nicht, aber ich weiß, es ist dumm. Es ist verrückt. Ich lache über mich selbst, aber ich tue es trotzdem. Ich gehe zurück zu Lotte. 8. August 1772. Nun bin ich also wieder hier. Aber nichts ist wie im letzten Jahr. Nur wenn ich träume, geht es mir gut. Und glaub mir, ich träume oft. Was soll ich sonst tun? Warum darf so etwas sein? Ich liebe Lotte doch viel mehr als Albert. Mit ihm hat sie kein schlechtes Leben. Ja, aber mit mir wäre sie 1000-mal glücklicher. Wir passen einfach besser zusammen. Wenn ich lache, lacht sie auch. Wenn sie weint, muss auch ich weinen. Manchmal denke ich, Was ist, wenn Albert plötzlich stirbt? Kann ich dann mit Lotte zusammen sein? 1. September 1772. Erinnerst du dich? Ich habe einmal ein Bild von zwei kleinen Jungen in Walheim gemalt, auf dem Platz vor dem Gasthaus. Gestern treffe ich ihre Mutter wieder, und sie weint. Was ist los? Frage ich. Warum sind sie so traurig? Oh, Hans, mein Hans. Ihr kleiner Sohn? Was ist mit ihm? Er ist tot. 4 Wochen war er krank. Vor 2 Tagen ist er gestorben. Ich konnte nichts sagen. Ich habe nur ihre Hand gehalten. Siebtes Kapitel. 20. September 1772. Kannst du dich noch an den Bauernjungen aus Walheim erinnern? Er hat bei der Witwe gearbeitet und sich in sie verliebt. Ich habe so gehofft, dass alles gut für ihn läuft, dass er sie heiraten kann. Gestern habe ich ihn wieder getroffen. Zuerst hat alles gut ausgesehen. Die Witwe war nett, sie waren oft zusammen, haben viel geredet, waren sich oft sehr nah. Du kannst dir denken, wie es weitergeht. Er hofft natürlich, dass die Frau ihn auch liebt. Seine eigene Liebe wird größer und größer. Er isst nicht mehr, trinkt nicht mehr, schläft nicht mehr. Und als er wieder einmal mit ihr allein ist, erzählt er ihr von seiner Liebe. Sie ist freundlich und nett, aber sie will ihn nicht heiraten. Der Junge kann es nicht glauben, will es nicht glauben. Er küsst die Witwe, sie will nicht, er küsst sie trotzdem, sie ruft um Hilfe, ihr Bruder kommt und wirft ihn aus dem Haus. Alles ist aus. Ach, Wilhelm, du kennst den Jungen nicht. Er ist unwichtig für dich. Aber ich sehe so viel von mir in ihm. Auch ich kenne so eine große, unglückliche Liebe. Ich weiß, wie er sich fühlt. Wie oft wollte ich, Lotte? Nein, ich darf es nicht schreiben. Du verstehst mich auch so. 26. Oktober 1772. Was passiert, wenn ich einmal nicht mehr da bin? Wie lange denkt Lotte dann noch an mich? Wie lange ist sie traurig? Kurz, glaube ich. Sehr kurz. 3. November 1772. Wie oft wünsche ich mir am Abend, dass ich am nächsten Morgen nicht mehr aufwache. Keine Schmerzen mehr. Kein Leid. Einfach Ruhe. Aber ich wache doch immer wieder auf. Ich sehe die Sonne und denke mir, für mich scheinst du nicht. Wenn ich nach Walheim gehe und die schöne Natur sehe, wie sehr habe ich sie immer geliebt, dann ist sie für mich wie ein Bild. Tot. Ein fremder Mann hat sie gemalt. Aber nicht für mich. Und wenn ich nach Hause komme und mich ins Bett lege, kann ich nicht schlafen. Ich mache die Augen zu. Sofort ist Lotte da und ich muss weinen. Sie ist so nah bei mir. Den ganzen Tag in meinen Gedanken, die ganze Nacht in meinen Träumen. Aber sie ist nie wirklich bei mir. 30. November 1772. Gestern habe ich einen Verrückten getroffen. Er war beim Fluss und hat Blumen gesucht. Jetzt, im November. Was wollen Sie denn mit den Blumen? Frage ich ihn. Die sind für meine Prinzessin. Aber es ist schon zu kalt für Blumen. Bei meiner Prinzessin ist immer Sommer. Dann gibt es auch Blumen. Er lacht und geht weiter. Wann habe ich zum letzten Mal gelacht, Wilhelm? Ich will auch verrückt sein. Ich will auch wieder lachen. Ich will vergessen, dass es Lotte gibt und dass ich sie liebe. 1. Dezember 1772. Der Verrückte hat früher für Walter, Lottes Vater, gearbeitet. Albert hat es mir erzählt. Er war ein guter, intelligenter Schreiber. Aber dann hat er sich in Lotte verliebt. Er hat nur noch an sie gedacht. Nur noch sie gesehen und irgendwann hat er ihr davon erzählt. Walter hat es gehört und ihn sofort entlassen. Jetzt geht er herum, lacht blöd und sammelt Blumen für seine Prinzessin Lotte. Nein, Wilhelm, ich will nicht verrückt sein. Aber ich will, dass das alles hier zu Ende ist. Achtes Kapitel. 4. Dezember 1772. Walheim. Früher war es meine größte Freude. Jetzt passieren dort so viele schreckliche Dinge. Heute schon wieder. Als ich zu meinem Gasthaus gehe, höre ich, dass es einen Mord gegeben hat. Überall sind Leute und reden darüber. Zuerst interessiert es mich nicht besonders. Ich habe meine eigenen Probleme. Dann aber höre ich, wer getötet worden ist. Der neue Knecht der Witwe. Sofort weiß ich, wer der Mörder ist. Der unglückliche Bauernjunge. Warum? Rufe ich laut. Warum hast du das getan? Die Leute sehen mich komisch an. Aber da bringen sie ihn schon. Warum hast du das getan? Frage ich ihn. Aber ich kenne die Antwort schon. Wenn ich sie nicht haben kann, soll keiner sie haben, sagt er. So schwarz ist es schon in mir, Wilhelm, dass ich einen Mörder verstehe. Wie soll das weitergehen? 8. Dezember 1772. Gestern gehe ich zu Lotte. Die Tür ist offen. Ich gehe ins Haus und will schon rufen: Hallo, Lotte, Albert, wo seid ihr? Da höre ich die beiden im Nebenzimmer reden. Du weißt, dass Werther in dich verliebt ist, sagt Albert. Ja, aber... Und fast jeden Tag kommt er zu Besuch. Ja, aber... Die Leute reden schon. Die Leute sind mir egal. Ich weiß, du magst Werther gern. Und ich mag ihn auch. Aber so kann es nicht weitergehen. Er darf nicht mehr so oft kommen. Du musst es ihm sagen. Aber ich kann nicht. Nein, keine Diskussion. Ich wünsche mir, dass mein Haus einstürzt und alles auf mich fällt. 10. Dezember 1772. Ja, ich stehe morgens auf, ich esse, ich rede manchmal sogar mit anderen Menschen. Aber das bin nicht mehr ich. Das ist nur mein Körper. Ich selbst bin schon lange tot. 12. Dezember 1772. Es hat viel geregnet in letzter Zeit. Viel zu viel. Es gibt eine Überschwemmung in der Nähe von Walheim. Ich bin in der Nacht hinausgelaufen, auf einen Berg gestiegen und habe mir alles angesehen. Da, habe ich mir gedacht, hast du mit Lotte gesessen. Da bist du mit ihr spazieren gegangen. Jetzt ist alles weg. Überall nur Wasser. Ich habe hinuntergeschaut und gedacht, warum springst du nicht, Werther? Spring doch, mach Schluss! Dann ist endlich alles vorbei. 20. Dezember 1772. Du hast recht. Es ist besser, ich gehe. Ich soll zu euch zurückkommen, meinst du? Vielleicht ist das eine gute Idee. Du willst mich sogar abholen. Das ist sehr lieb von dir. Aber bitte warte noch. Ich brauche hier noch 2 Wochen, dann ist alles gemacht. Dann kannst du kommen. Sag meiner Mutter, dass ich sie liebe. Wilhelm, wir sehen uns wieder. Neuntes Kapitel. 22. Dezember 1772. Lieber Albert, Ich habe euch nur Probleme gemacht. Es tut mir leid. Meine Liebe hat euer Glück gestört. Doch das ist jetzt vorbei. Mach Lotte glücklich, Albert. Liebe sie. Sonst bitte ich dich um nichts. Dein Werther. 22. Dezember 1772. Lieber Wilhelm, wenn du diesen Brief liest, ist alles vorbei. Meine Schmerzen, meine Trauer, meine unglückliche Liebe, mein Leben. Es tut mir leid, dass ich dir vor 2 Tagen diesen letzten Brief geschrieben habe. Ich musste es tun. Du hast gefühlt, dass ich nicht mehr leben will. Du wolltest mir helfen. Aber ich will wirklich sterben. Deshalb darfst du jetzt nicht kommen. Ich habe deinen Brief geschrieben und bin danach zu Lotte gegangen. Werther, sagt sie, es kann nicht so weitergehen. Ich weiß schon, was sie sagen will. Werther, du darfst nicht mehr so oft zu Besuch kommen. Versprich es mir. Ach, Werther, warum bist du nicht mein Bruder? Dann wäre alles viel leichter. Wir teilen alles miteinander, was wir denken und fühlen. Auch für sie ist es schwer, wenn ich nicht mehr komme. Werther, warum gerade ich? Das weißt du, Lotte. Es gibt auch andere Frauen. Du kannst jemanden finden. Mach eine Reise. Ich habe schon eine Reise gemacht. Finde eine Frau, Werther. Liebe sie und komm mit ihr zurück. Dann können wir wieder zusammen sein, wie Bruder und Schwester. Lotte, ich... Ich glaube, du liebst mich nur so sehr, weil du mich nicht haben kannst. Das macht mich wütend. Das hat Albert gesagt, oder? Das glaubst du doch selbst nicht. Am nächsten Morgen ist alles klar. Da ist kein Schmerz mehr, keine Trauer. Ich will sterben. Vorher möchte ich Lottes Geschwister aber noch einmal sehen und gehe zu Walter. Sie freuen sich, dass ich da bin. Sie reden von Weihnachten, dass sie mir etwas schenken wollen. Da muss ich weiter. Mein Herz tut mir weh. Am Abend gehe ich zu Lotte. Sie ist unruhig. Sie sieht mich komisch an. Sie fühlt, dass sie mich verliert. Werther, lies mir etwas vor. Du hast mir doch einmal die Geschichten von Ossian gebracht. Du hast sie selbst übersetzt. Wir setzen uns aufs Sofa und ich lese. Auch in der Geschichte geht es um große Liebe, um Schmerz und um Trauer. Lotte weint. Wir weinen beide. Wir halten uns an den Händen. Werther. Und da... Ich kann nicht anders, ich küsse sie. Ja, wirklich, ich küsse sie zum ersten Mal. Es ist so schön, schöner als ich gedacht, als ich geträumt habe. Und sie? Sie bleibt bei mir. Aber dann, plötzlich steht sie auf und läuft weg. Werther, was hast du gemacht? Ruft sie. Du siehst mich nie wieder. Sie läuft aus dem Zimmer. Ich bleibe sitzen. Eine halbe Stunde. Eine Stunde. Ich weiß es nicht. Dann laufe ich aus dem Haus in die Nacht hinaus. In den Wald. In die Berge. Es regnet. Es schneit. Ich merke es kaum. Ich laufe, bis ich gar nichts mehr fühle. Jetzt ist der nächste Morgen. Heute gehe ich über die letzte Grenze. Sei nicht traurig, Wilhelm. Es ist wirklich besser, ich gehe. Es gibt in diesem Leben nichts mehr für mich. Zum letzten Mal also viele Grüße. Dein Werther. Zehntes Kapitel. Nach seinen letzten Briefen an Albert und Wilhelm geht Werther noch einmal zu allen Plätzen, wo er mit Lotte war. Es regnet den ganzen Tag, aber das ist ihm egal. Er kommt erst am Abend ganz nass wieder nach Hause. Werther trinkt ein Glas Wein und isst ein Stück Brot. Er bereitet seine Pistole vor. Und dann schreibt er seinen letzten Brief an Lotte. 22. Dezember 1772. Liebe Lotte, gestern habe ich dich zum letzten Mal gesehen. Heute schreibe ich dir zum letzten Mal. Wenn du diesen Brief in deinen Händen hältst, liege ich schon im Grab. Gestern, ja, gestern haben wir uns geküsst. Ich fühle deine Lippen noch auf meinen. Und jetzt weiß ich zum ersten Mal ganz sicher, du liebst mich. Ja, du liebst mich. Du bist mit Albert verheiratet, da kann man nichts machen. Aber nach dem Tod, im nächsten Leben, wir finden uns wieder, Lotte. Wir lieben uns wieder. Ich stehe am Fenster und schaue hinaus in die Nacht. Es ist bald 12. Es regnet und ich muss an unser erstes Treffen denken. An den Ball. Auch da habe ich am Fenster gestanden und habe hinaus in die Nacht, in den Regen geschaut. Und dann bist du gekommen und hast meine Hand genommen. Das war die glücklichste Nacht in meinem Leben. Jetzt bin ich allein. Von dir ist nur das rote Band geblieben, das du auf dem Ball getragen hast. Ich halte es in meiner Hand. Ich küsse es. Ich will mit ihm sterben und es mit ins Grab nehmen. Ich höre die Kirchturmuhr. Es ist 12. Zeit für mich. Wir sehen uns wieder, Lotte. Wir sehen uns wieder. Dein Werther. Um 12 Uhr nachts schießt Werther sich in den Kopf. Die Leute finden ihn am nächsten Morgen. Er lebt noch. Sie rufen einen Arzt, aber der kann ihm nicht mehr helfen. Albert kommt so schnell er kann. Lotte kann nicht, die Nachricht ist zu schrecklich für sie. Ein Arzt muss sich um sie kümmern. Auch Walter und die Kinder kommen. Sie weinen und bleiben bei Werther, bis er stirbt. Am Mittag ist alles vorbei. Werther ist tot.